Die meisten Menschen, mein lieber Paulinus, beklagen sich über die Missgunst der Natur. Nur für eine kurze Spanne Zeit werden wir geboren, und diese uns zugestandene Frist läuft so rasch, ja rasend schnell ab, dass das Leben die Menschen mit nur wenigen Ausnahmen verlässt, während sie sich gerade im Leben einrichten. Und über diesen allgemeinen Missstand haben nicht nur, wie man meinen könnte, die große Masse und das unvernünftige Volk lamentiert, auch bei berühmten Männern hat diese Empfindung Klagen hervorgerufen. Daher rührt der bekannte Stoßseufzer des berühmtesten aller Ärzte: Kurz ist das Leben, lang die Kunst. Daher auch der Hader des Aristoteles mit der Natur, ein Streit, der doch gar nicht zu einem Philosophen passt. So viel an Lebenszeit hat die Natur den Tieren gegönnt, dass sie 5 oder 10 Lebensalter verbringen dürfen, während dem Menschen, obwohl er zu vielen und großen Aufgaben geschaffen wurde, eine so viel engere Grenze gezogen ist. Aber nein, wir haben keine zu geringe Zeitspanne, sondern wir vergeuden viel davon. Lang genug ist das Leben und reichlich bemessen, auch für die allergrößten Unternehmungen, wenn es nur insgesamt gut angelegt würde. Doch sobald es in Verschwendung und Oberflächlichkeit zerrinnt, sobald es für keinen guten Zweck verwendet wird, dann spüren wir erst unter dem Druck der letzten Not, das Leben, dessen Vergehen wir gar nicht merkten, ist vergangen. So ist es nun einmal. Wir haben kein kurzes Leben empfangen, sondern es kurz gemacht. Keinen Mangel an Lebenszeit haben wir, sondern gehen verschwenderisch damit um. Es ist wie mit reichen und königlichen Schätzen. Sobald sie an einen schlechten Herrn kommen, sind sie im Nu vergeudet, während ein auch noch so bescheidenes Vermögen, wenn es einem tüchtigen Verwalter anvertraut ist, durch Nutzung wächst. So bietet unsere Lebenszeit dem, der sie gut einteilt, genügend Raum. Wozu beklagen wir uns über die Natur? Sie hat sich doch gütig gezeigt. Das Leben ist lang, wenn du es zu nutzen verstehst. Doch den einen hält unersättliche Habgier gefangen, den anderen seine geschäftige Betriebsamkeit mit völlig überflüssiger Plackerei. Der wieder ertrinkt im Wein, der andere dämmert im Nichtstun dahin. Wieder einen anderen zermürbt sein Ehrgeiz, mit dem er sich stets von der Meinung der anderen abhängig macht. Den nächsten führt die rastlose Begierde, Geschäfte zu machen, durch alle Länder, über alle Meere, in der Hoffnung auf Profit. Manche treibt die Begeisterung für den Kriegsdienst um. Ständig sind sie darauf aus, entweder andere in Gefahr zu bringen, oder sie bangen wegen Gefahren für sich selbst. Wieder andere reiben sich auf in freiwilliger Knechtschaft im Dienst für undankbare Herren. Viele hat das Streben nach fremdem Glück oder die Sorge um das eigene völlig vereinnahmt. Die meisten aber, die kein festes Ziel verfolgen, hat ihre Haltlosigkeit, die sie schwankend, unstet und mit sich selbst zerfallen macht, von einem Unternehmen zum anderen getrieben. Manche finden an nichts Gefallen, worauf sie ihren Kurs richten könnten, vielmehr werden sie matt und schläfrig von ihrem Schicksal eingeholt. Daher kann ich nicht an der Wahrheit dessen zweifeln, was ein großer Dichter im Ton eines Orakels verkündet hat: Nur ein kleiner Teil des Lebens ist es, den wir leben. Die gesamte übrige Spanne ist nicht Leben, sondern Zeit. Von allen Seiten bedrängen und umlagern die Laster die Menschen und lassen es nicht zu, dass sie sich wieder aufrichten oder die Augen zum Anblick der Wahrheit erheben, vielmehr drücken sie die Menschen in die Tiefe und halten sie an die Leidenschaft gefesselt. Niemals steht es ihnen frei, zu sich selbst zu kommen. Wird ihnen einmal zufällig Ruhe zuteil, werden sie doch wie auf hoher See, wo auch nach dem Sturm noch Wellenbewegung herrscht, hin und her geworfen, und niemals haben sie vor ihren eigenen Begierden Ruhe. Glaubst du, ich spreche von denen, deren misslicher Zustand jedem klar ist? Schau dir aber diejenigen an, zu deren Glück und Erfolg man sich herbeidrängt. Sie ersticken geradezu an ihren Gütern. Für wie viele ist der Reichtum eine Bürde? Wie vielen saugt ihre Begabung als Redner geradezu das Mark aus? da sie sich tagtäglich bemüht fühlen, ihr Talent unter Beweis zu stellen. Wie viele sind blass und bleich von ihren pausenlosen Vergnügungstouren? Wie vielen lässt der Schwarm von Klienten, der sie umdrängt, kein bisschen Freiheit mehr? Ja, nimm sie dir nur alle vor, vom niedrigsten bis zum höchsten. Der eine braucht einen Rechtsanwalt, ein anderer ist zur Stelle, der ist angeklagt, der verteidigt ihn, ein dritter ist der Richter. Keiner aber ist für sich selbst da, einer verschleißt sich für den anderen. Frag nach denen, deren Namen man auswendig kennt. Du wirst sehen, sie unterscheiden sich nur dadurch, dass der ein Anhänger von jenem ist, der wieder von einem anderen. Sich selbst gehört keiner. Völlig unsinnig ist daher die Entrüstung mancher Leute, sie beklagen sich über die verächtliche Behandlung durch Höhergestellte, weil diese bei ihrer Visite keine Zeit für sie hatten. Da bringt es einer fertig, sich wegen der Überheblichkeit eines anderen zu beklagen, während er doch für sich selbst niemals Zeit hat. Der andere hat doch für dich, wer du auch seiest, immerhin einen Blick gehabt, wenn auch von oben herab. Er hat dir Gehör geschenkt, hat dich an seine Seite geholt. Und dabei hast du es nie für wert gehalten, dich selber anzusehen oder anzuhören. Daher hast du keinen Grund, mit jemandem wegen solcher Gefälligkeiten abzurechnen. Als du sie nämlich erwiesen hast, ging es dir schließlich nicht darum, mit einem anderen zusammen zu sein. Du konntest nur nicht mit dir selbst zusammen sein. Wenn auch alle großen Geister, die jemals geglänzt haben, in diesem einen Punkt übereinstimmen, niemals werden sie sich genug wundern können über diese Verblendung des menschlichen Geistes. Ihre Landgüter lassen die Leute von niemand in Besitz nehmen. Und wenn der geringste Streit über den Grenzverlauf aufkommt, rennen sie nach Steinen und Waffen. In ihr eigenes Leben aber lassen sie andere eindringen, ja, sie führen sogar die künftigen Mitbesitzer selbst ein. Niemand findet sich, der sein Geld austeilen will, sein Leben aber, an wie viele verteilt es ein jeder? Knauserig sind sie, wenn es gilt, das ererbte Vermögen zusammenzuhalten, steht aber die Zeit auf dem Spiel, dann sind sie die größten Verschwender bei dem, worin doch einzig und allein Geiz eine Tugend wäre. Nehmen wir uns also einen aus dem Kreis der Älteren vor. Du bist, wie wir sehen, an die äußerste Grenze des Menschenlebens gekommen. 100 Jahre oder gar noch mehr hast du auf dem Buckel. Auf, zieh jetzt die Bilanz deines Lebens. Rechne aus, wie viel von dieser Zeit dich dein Gläubiger gekostet hat, wie viel die Geliebte, dein Vorgesetzter, dein Klient dir entzogen hat, wie viel die Streitereien mit der Gattin, die Bestrafung der Sklaven und wie viel dein geschäftiges Herumrennen in der Stadt. Nimm noch die Krankheiten hinzu, die wir uns selbst eingebrockt haben, und was ungenutzt brach liegen blieb. Du wirst sehen, die Rechnung ergibt, du hattest weniger Jahre, als dein Lebensalter ergibt. Ruf dir ins Gedächtnis zurück, wann du bei einem Entschluss festgeblieben bist, wie wenige Tage so verlaufen sind, wie du es dir vorgenommen hattest, wann du überhaupt zu dir selbst gekommen bist, wann du einen ungekünstelten Gesichtsausdruck hattest, wann du innerlich ohne Aufregung warst, was du in einer so langen Lebenszeit geleistet hast, wie viele andere Menschen dein Leben ausgeräubert haben, ohne dass du merktest, was du eingebüßt hast. Wie teuer dich grundloser Kummer zu stehen kam, törichte Freude, gierige Leidenschaft, schmeichlerische Unterhaltung, wie wenig dir von deiner Zeit geblieben ist. Du wirst einsehen müssen, dass du unreif stirbst. Was ist nun aber Schuld daran? Ihr lebt so, als lebtet ihr ewig. Niemals kommt euch eure Hinfälligkeit in den Sinn, nie achtet ihr darauf, wie viel Zeit schon vergangen ist. Als ob ihr sie in Fülle und im Übermaß hättet, verschwendet ihr sie. Dabei ist doch vielleicht gerade der Tag, den ihr für irgendeinen Menschen oder irgendeine Sache dahinschenkt, der letzte Tag. Alles fürchtet ihr wie Sterbliche, alles wollt ihr aber haben wie Unsterbliche. Von sehr vielen wirst du hören können, von meinem 50. Lebensjahr an will ich mich ins Privatleben zurückziehen. Das 60. wird mich von allen Verpflichtungen entbinden. Doch wer bürgt dir schließlich dafür, dass du so lange lebst? Wer wird es gestatten, dass alles so verläuft, wie du es dir einteilst? Schämst du dich nicht, nur die kümmerlichen Reste deines Lebens für dich zu behalten und für sinnvolle geistige Beschäftigung nur die Zeit zu bestimmen, die für kein anderes Geschäft mehr taugt? Es ist doch reichlich spät, erst dann mit dem Leben zu beginnen, wenn man es schon bald beenden muss. Und wie unvernünftig ist es, seine Sterblichkeit so weit zu vergessen, dass man gute Vorsätze auf das 50. und 60. Lebensjahr verschiebt und erst in einem Alter zu leben beginnen will, das nur wenige erreichen. Ich wundere mich immer wieder, wenn ich sehe, wie manche die Zeit anderer beanspruchen und wie die sich allzu bereitwillig darauf einlassen. Beide Seiten sehen auf das, weswegen die Zeit beansprucht wird, auf die Zeit selber achtet keiner. Da wird sozusagen nichts gefordert und nichts gegeben. Mit der kostbarsten Sache der Welt geht man um wie mit einem Spielzeug. Das entgeht ihnen aber, weil diese Sache etwas Unkörperliches ist. Weil man sie mit dem Auge nicht sehen kann, deshalb schätzt man sie so gering ein. Ja, sie hat praktisch überhaupt keinen Wert. Jahresgehälter und Geldspenden nehmen die Menschen nur zu gerne an, und dafür geben sie ihre Arbeitskraft, Mühe und Hingabe drein. Aber niemand schätzt die Zeit. Viel zu gleichgültig geht man mit ihr um, als hätte man sie umsonst. Aber schau dir nur die gleichen Leute an, wenn sie krank sind, wenn die Todesgefahr näher rückt. Da fallen sie den Ärzten zu Füßen. Oder wenn sie vor dem Todesurteil des Arztes beben, alles, was sie haben, wollen sie dann gerne hingeben, nur um am Leben zu bleiben. Was für Widersprüche in ihren Gefühlen! Könnte man, so wie die Zahl der vergangenen Jahre, auch die der künftigen bei jedem bestimmen, wie würden dann diejenigen, die nur noch wenige übrig sähen, vor Angst zittern? Wie sparsam würden sie mit ihnen umgehen? Nun ist es aber leicht, eine auch geringe Menge einzuteilen, von der man weiß, wie viel es ist. Das aber muss man noch viel sorgfältiger hüten, von dem man nicht weiß, wann es zu Ende geht. Dennoch darf man nicht glauben, die Leute hätten gar keine Ahnung davon, wie kostbar die Sache ist. Sie gebrauchen ja die Redensart, sie würden denen, die ihnen die Liebsten sind, einen Teil ihrer Jahre schenken. Und so schenken sie, ohne sich dabei etwas zu denken. Sie schenken aber in einer Weise, dass die anderen keinen Zugewinn haben, sie selbst jedoch einen Verlust. Wovon sie da etwas verlieren, wissen sie nicht. Folglich scheint ihnen die Einbuße erträglich, da ihnen der Verlust verborgen bleibt. Niemand wird dir deine Jahre wiedererstatten, niemand wird dich dir selbst wiedergeben. Das Leben wird dahingehen, wie es begonnen hat. Es wird in seinem Lauf nicht umkehren noch innehalten. Es wird kein Aufhebens machen, nicht mahnend auf sein rasches Dahineilen verweisen, lautlos wird es dahinfließen. Kein königlicher Befehl, keine Volksgunst wird es verlängern. So wie es am ersten Tag seinen Lauf begonnen hat, so wird es weiterlaufen. Nirgends ein Abweichen, nirgends ein Aufenthalt. Was wird sein? Du bist beschäftigt, das Leben aber eilt dahin. Unterdessen steht der Tod vor der Tür, für den du, ob du willst oder nicht, Zeit haben musst. Die Radiotexte am Dienstag mit Seneca und seinen Ratschlägen, wie man mit der Lebenszeit umgehen soll. Wie ging eigentlich der Philosoph selbst mit seiner Lebenszeit um? Ein ruhiges Leben führte der im spanischen Córdoba geborene Denker und Staatsbeamte nicht. Seine Karriere verlief auch nicht gerade nach konventionellen Mustern. Seinen ersten Ruhm erwarb er sich als Redner. Doch seine rhetorischen Fähigkeiten entfachten die Eifersucht Kaisers Caligula, der ihn beseitigen wollte, hätte man ihn nicht überzeugt, dass Seneca todkrank sei. er litt an Bronchialasthma. Unter Kaiser Claudius hätte Seneca ungefährdet leben können, wäre da nicht Messalina gewesen. Sie lancierte das Gerücht, Seneca habe Ehebruch begangen. Daraufhin wurde der Unglücksrabe nach Korsika verbannt. Nach Jahren des Exils kehrte er auf Drängen von Agrippina nach Rom zurück. Seneca sollte die Erziehung ihres Sohnes Nero übernehmen. Als der pyromane Kaiser den unbequemen Tugendprediger aus dem Wege räumen wollte, sah Seneca, der sich an das hielt, was er seinen Zeitgenossen geraten hatte, seinem Ende gefasst entgegen. Einem Freund schrieb er, dass und ob wir lange genug gelebt haben, ist nicht von der Zahl der Jahre oder Tage abhängig, sondern allein von der inneren Haltung. Ich habe so lange gelebt, wie genug war. Den Tod erwarte ich nach einem erfüllten Leben. Kann es etwas Dümmeres geben als die Einstellung mancher Leute, gerade von solchen, die glauben, sie hätten die Klugheit gepachtet? Sie sind nur noch mehr beschäftigt. Um besser leben zu können, richten sie ihr Leben ein, aber eben auf Kosten dieses Lebens. Auf weite Sicht hin planen sie, dabei ist der größte Verlust für die Lebenszeit das Auf- und Hinausschieben. Das eben entzieht uns gerade den nächsten Tag, das entreißt uns das Jetzt, während es uns Versprechungen macht für später. Das größte Hindernis im Leben ist die Erwartung, die uns an das Morgen bindet und uns das Heute verlieren lässt. Was in der Hand des Schicksals liegt, darüber willst du verfügen. Was du selbst in der Hand hast, das lässt du los. Wonach hältst du Ausschau? Worauf richtest du deine Hoffnungen? Alles, was noch kommt, liegt im Ungewissen. Jetzt sollst du leben. Da erhebt Vergil, unser größter Seher und Dichter, seine Stimme, und wie aus göttlichem Munde verkündet er den heilsamen Spruch, immer der beste Tag aus dem Leben der armen Sterblichen fliehet zuerst. Was zauderst du, sagt er. Was zögerst du, wenn du die Zeit nicht packst, entflieht sie. Und selbst wenn du sie gepackt hast, läuft sie dennoch davon. Also muss man gegen die Schnelligkeit der Zeit ankämpfen, indem man sie rasch nutzt. Es ist wie bei einem reißenden Sturzbach, wo man schnell schöpfen muss, da er nicht dauernd fließt. Auch das sagt unser Dichter sehr schön, wenn er, um das ewige Zögern zu tadeln, nicht vom besten Alter, sondern vom besten Tag spricht. Wie sorglos und gleichgültig gegenüber dem raschen Fluss der Zeit breitest du Monate und Jahre in langer Reihe vor dir aus, ganz so, wie es deinen gierigen Wünschen gefällt. Über den Tag spricht der Dichter mit dir, über den, der dir gerade eben entflieht. Kein Zweifel also, dass immer zuerst die besten Tage den armen Sterblichen, das heißt den Vielbeschäftigten, entfliehen. Immer noch kindisch ist ihr Gemüt, wenn sie das Greisenalter überfällt, in das sie unvorbereitet und ungerüstet geraten. Denn für nichts haben sie vorgesorgt, ganz plötzlich sind sie ahnungslos hineingestolpert. Dass es täglich näher rückte, haben sie gar nicht mitbekommen. Wie eine Unterhaltung oder Lektüre oder etwa ein angespanntes Nachdenken die Reisenden täuscht und sie schon angekommen sind, bevor sie merken, dass sie sich ihrem Ziel nähern, so ist es auch bei unserer Lebensreise. Sie läuft ununterbrochen und rasend schnell ab, im Wachen wie im Schlafen im gleichen Zeitmaß, und die allzu Beschäftigten merken es erst am Ende. In drei Zeiträume gliedert sich das Leben, was war, was ist, was sein wird. Davon ist der Zeitraum, in dem wir handeln können, kurz. Was wir in der Zukunft tun werden, ist ungewiss. Nur was wir getan haben, steht fest. Das allein ist es nämlich, worin das Schicksal sein Recht auf uns verloren hat und was in keine menschliche Verfügungsgewalt mehr zurückgebracht werden kann. Das aber geht den Geschäftigen verloren. Sie haben nämlich keine Zeit, um auf Vergangenes zurückzublicken, und wenn sie Zeit hätten, dann wären das für sie unangenehme Erinnerungen an Dinge, die man bereuen müsste. Nur ungern blicken sie deshalb in Gedanken zurück auf Zeiten, die sie vertan haben. sie hüten sich noch einmal an dem zu rühren, was bei erneuter Betrachtung als verfehlt erscheint, auch wenn man das damals durch einen augenblicklichen Reiz verführt gar nicht wahrgenommen hat. Nur wer alle seine Handlungen der eigenen ständigen Prüfung unterzogen hat, die niemals in die Irre geht, der wendet sich gern wieder der Vergangenheit zu. Wer aber vieles voller Ehrgeiz erstrebte, voll Hochmut geringschätzte, vieles unbeherrscht erobert, sich heimtückisch erschlichen, gierig geraubt, mit vollen Händen vergeudet hat, der muss sich zwangsläufig vor seinen Erinnerungen scheuen. Dabei ist dies der geheiligte und unantastbare Bereich unserer Lebenszeit, der allen menschlichen Schicksalsschlägen enthoben und der Herrschaft des Geschicks entzogen ist. Nicht Not, nicht Angst, kein Ansturm von Krankheiten kann hier beunruhigend wirken, hier kann nichts mehr gestört noch geraubt werden. Es ist ein Besitz für immer und frei von Sorgen. Nur einzelne Tage des Lebens sind jeweils gegenwärtig und auch diese nur in Augenblicken. Die Tage aus der Vergangenheit aber werden alle, wenn man nur will, wieder gegenwärtig, und sie lassen sich nach Belieben betrachten und festhalten, wozu die Geschäftigen freilich keine Zeit haben. Nur ein Geist, der ohne Sorgen und in Gemütsruhe ist, kann alle Phasen seiner Lebenszeit durchlaufen. Die Vielbeschäftigten aber sind wie in ein Joch gespannt, nicht in der Lage, sich umzuwenden und zurückzublicken. So versinkt ihr Leben wie in ein tiefes Loch. Und wie es nichts nutzt, wenn man etwas in ein Fass ohne Boden hineinschüttet, so kommt es gar nicht darauf an, wie viel Zeit einem gegeben wird, wenn nichts da ist, wo diese Zeit Halt findet. Wie durch angeschlagene und löchrige Gefäße rinnt die Zeit durch die Seelen hindurch. Sehr kurz ist der gegenwärtige Zeitraum, so kurz, dass er auf manche wie ein Nichts wirkt. Die Zeit ist ja beständig im Fluss, strömt dahin wie eine Sturzflut. Sie hört auf zu sein, ehe sie noch richtig da ist, und duldet kein Verweilen. Wie das Weltall und die Gestirne, die in ihrer ewig rastlosen Bewegung niemals an demselben Punkt verharren. So ist es allein der gegenwärtige Moment, der den Vielbeschäftigten gehört, der aber ist so kurz, dass er sich nicht fassen lässt. Und so entwindet er sich gerade denen, die sich in vielerlei Beschäftigungen verzetteln. Willst du schließlich noch wissen, worin sich die Kürze ihres Lebens ausdrückt? Da schau dir an, wie begierig sie sind, möglichst lange zu leben. Klapprige alte Männer betteln unter Gelübden um die Zugabe von ein paar Jährchen. Sie machen sich selbst vor, noch jünger zu sein. Mit ihrer Schwindelei schmeicheln sie sich und betrügen sich nur zu gerne selbst, als ob sie damit auch das Schicksal täuschen könnten. Wenn sie dann aber durch eine körperliche Schwäche an ihre Sterblichkeit gemahnt werden, wie zittern sie dann vor Angst beim Sterben, nicht als gingen sie aus dem Leben, sondern als würden sie mitten herausgerissen. Was für Narren waren wir doch, so schreien sie, dass wir nicht gelebt haben. Und wenn wir nur aus dieser Krankheit noch einmal davonkommen, dann werden wir in aller Muße leben. Nun kommt es ihnen zu Bewusstsein, wie vergeblich sie sich etwas geschaffen haben, was sie nicht genießen konnten, wie ihre ganze Mühe sinnlos vertan ist. Doch wer sein Leben fern von aller Geschäftigkeit führt, wie sollte es für den nicht lang sein? Nichts davon wird an andere abgegeben, nichts hierhin und dorthin verstreut, nichts dem Zufall überlassen, nichts verkommt durch Nachlässigkeit, nichts geht durch Verschenken verloren, nichts ist überflüssig, das Ganze steht sozusagen auf der Habenseite. Mag es auch noch so kurz sein, es reicht mehr als genug. Und wenn der letzte Tag kommt, so wird der Weise ohne zu zögern festen Schrittes in den Tod gehen. Du willst nun wohl genau wissen, welche Leute ich denn zu den Vielbeschäftigten rechne. Glaube ja nicht, ich meine damit nur diejenigen, auf die man bei Torschluss erst die Hunde loslassen muss, damit sie die Börsenhallen verlassen. Solche, die du entweder in ihrer eigenen Klientenschar vor Zuvorkommenheit fast erdrückt oder in der Anhängerschaft anderer verächtlich herumgeschubst siehst. oder nur diejenigen, denen ihre Verhältnisse über den Kopf gewachsen sind, so dass sie ihre Häuser verlassen und an fremde Türen klopfen müssen. Und solche, die ihre unsauberen Geschäfte mit bisweilen ruinösem Ausgang dorthin treiben, wo die Lanze des Prätors zur Zwangsversteigerung aufgesteckt ist. Bei manchen Menschen ist selbst die Ruhe voller Geschäftigkeit. Auf ihrem Landgut oder auf ihrem Ruhebett, mitten in der Einsamkeit, obwohl sie sich von allem zurückgezogen haben, fallen sie sich selbst zur Last. Man kann nicht sagen, sie lebten in Muße, es ist eher ein müßiges Beschäftigtsein. Meinst du denn, der lebt in Ruhe, der korinthische Bronzegefäße, die durch die Sammlerwut einiger weniger kostbar und teuer geworden sind, mit peinlicher Sorgfalt restauriert und seinen Tag hauptsächlich mit rostigen Blechstückchen zubringt? Und der auf dem Sportplatz herumsitzt, es ist eine Schande, wir leiden ja nicht nur an römischen Lastern, als eifriger Anhänger der nackten jugendlichen Ringkämpfer? Der die Truppe seiner geölten Ringer nach Alter und Hautfarbe in Paare einteilt, der die neuesten Stars unter den Athleten finanziert? Und weiter, meinst du, die widmen ihr Leben der Muße, die stundenlang beim Friseur sitzen, während das ausgezupft wird, was ihnen in der vergangenen Nacht etwa nachgewachsen ist? Da wird über jedes einzelne Härchen ein Rad abgehalten, das in Unordnung geratene Haar wird wieder glatt gelegt oder das fehlende von hierher oder dorther in die Stirn gekämmt. Was für Zornausbrüche, wenn der Friseur ein wenig lässiger zu Werke ging, eben als frisiere er einen Mann. Was geraten sie in Weißglut, wenn etwas von ihrer Tolle abgeschnitten worden ist, wenn etwas nicht richtig liegt, wenn nicht alles wieder in Locken fällt? Das sind Leute, bei denen eher der Staat in Unordnung geraten darf als ihre Frisur. Es geht ihnen eher um ihren Hauptschmuck als um ihren Kopf. Lieber eine gute Frisur als ein gutes Ansehen. Was meinst du, führen solche Leute ein Leben in Muße, die nur mit Kamm und Spiegel beschäftigt sind? Auch von denen kann ich nicht behaupten, sie lebten in echter Muße. In Muße lebt doch, wer ein Bewusstsein von seiner Muße hat. Dieser nur noch Halblebendige aber, der um den Zustand seines Körpers wahrzunehmen, einen Informanten braucht, wie kann der jemals Herr sein über einen Augenblick seiner Zeit? Es würde zu weit gehen, jeden Einzelnen anzuführen, der sein Leben vertan hat mit Brett- und Ballspiel oder mit dem Ausdörren seines Körpers in der Sonnenhitze. Die leben nicht in Muße, die sich ihre Vergnügungen viel Mühe kosten lassen. Kein Zweifel auch, dass diejenigen auf mühsame Weise nichts tun, die sich dem Studium unnützer Wissenschaften widmen. Von denen gibt es auch bei den Römern schon eine ganze Menge. Das war geradezu eine Krankheit bei den Griechen, zu untersuchen, wie viel Ruderer Odysseus gehabt habe, ob die Ilias früher sei als die Odyssee, außerdem ob beide vom gleichen Verfasser stammten. Und es gibt noch anderes von dieser Sorte. Wenn du es bei dir behältst, verhilft es dir nicht zu innerer Erkenntnis, gibst du es aber weiter, wirkst du auf die Leute nicht als großer Gelehrter, du fällst ihnen eher auf die Nerven. Ja, auch die Römer hat die eitle Sucht befallen, überflüssiges Zeug zu lernen. Dieser Tage hörte ich einen Vortrag darüber, was jeder von den römischen Feldherren jeweils als Erster getan habe. Als Erster hat Duilius in einer Seeschlacht gesiegt. Curius Dentatus hat als Erster in einem Triumphzug Elefanten mitgeführt. Diese Dinge haben zwar mit echtem Ruhm nichts zu tun, es geht aber immerhin noch um Exempel von großen Taten unserer Mitbürger. Nützen wird ein solches Wissen freilich nichts, doch fesselt es uns wenigstens durch den äußeren Glanz an sich belangloser Ereignisse. Denen, die es unbedingt wissen wollen, gestehen wir auch noch die Frage zu, wer die Römer als Erster dazu überredet hat, Schiffe zu besteigen. Es war ein Claudius, deswegen Caudex genannt, weil bei unseren Vorfahren ein Gefüge von mehreren Brettern Caudex hieß. Danach werden die staatlichen Gesetzestafeln Codices genannt. Und die Schiffe, die den Tiber aufwärts Waren befördern, heißen nach alter Gewohnheit immer noch Codicariae. Und so weiter. zahlloses anderes Zeug, entweder völlig erlogen oder nicht weit davon. Denn auch zugegeben, die Leute erzählen das alles in gutem Glauben und verbürgen sich für die Wahrheit. Wessen Irrtümer werden denn dadurch gemindert? Wessen böse Neigungen unterdrückt? Wen wird das tapferer, wen gerechter, wen anständiger machen? Unser Lehrer Fabianus bekannte zuweilen, er sei im Zweifel, ob es nicht besser sei, erst gar keine Studien zu treiben, als sich auf solche einzulassen. Radiotexte am Dienstag. Das Leben ist kurz. Ratschläge des römischen Philosophen Seneca. Das Leben muss man das ganze Leben hindurch lernen. Und worüber du dich vielleicht noch mehr wundern wirst, auch sterben muss man das ganze Leben lernen, lautet die finale Erkenntnis Senecas. Diese bleibt demjenigen verborgen, der sich in der Turbulenz der routinemäßigen Geschäftigkeit von Gier, Eitelkeit, Ehrgeiz, Ruhmsucht und anderen Wahnvorstellungen leiten lässt. Nur die allein leben in Muße, die ihre Zeit der Weisheit widmen. Sie allein leben. Sie hüten nämlich nicht nur ihre eigene Lebenszeit gut, sie fügen ihr auch noch jede Zeitepoche hinzu. Alle Jahre, die vor ihnen gelebt wurden, haben sie für sich gewonnen. Wenn wir nicht ganz und gar undankbar sind, dann sind doch all die berühmten Schöpfer des ehrwürdigsten Gedankenguts für uns geboren, haben uns den Weg zum rechten Leben gebahnt, zum edelsten und schönsten, das durch die Mühe anderer aus der Finsternis ans Licht gebracht wurde, werden wir hingeführt. Kein Zeitalter ist uns verschlossen, zu allen haben wir Zutritt, und wenn wir Hochgemut die Schranken menschlicher Schwäche überschreiten wollen, dann tut sich ein großer Zeitraum auf, den wir durchwandern können. Wir dürfen disputieren mit Sokrates, zweifeln mit Carneades, Ruhe finden mit Epikur, die menschliche Natur überwinden mit den Stoikern, mit den Kynikern sie hinter uns lassen. Da die Natur es uns gestattet, als Zeitgenosse in jede Epoche einzutreten, warum sollten wir uns dann nicht von unserer kurzlebigen Augenblicksexistenz weg und mit ganzer Seele dem zuwenden, was unermesslich, was ewig ist, was uns mit Besseren in Verbindung bringt. Und da gibt es welche, die von einem Pflichtbesuch zum anderen rennen, die sich und andere um ihre Ruhe bringen. Selbst wenn sie bei ihrem verrückten Treiben nichts ausgelassen, ihren tagtäglichen Rundgang zu allen Türschwellen gemacht haben, an keiner offenen Tür vorbeigegangen sind, wenn sie in allen möglichen Häusern bei ihrer Aufwartung die Hand aufgehalten haben, wie wenige Leute werden Sie da antreffen in einer so riesigen Stadt mit so vielerlei Zerstreuungen? Wie viele werden es sein, die Ihren Besuch abweisen, da Sie noch schlafen oder Ihren Gelüsten frönen oder weil Sie einfach unhöflich sind? Und wie viele, die Sie erst quälend lange warten lassen und dann mit vorgespiegelter Eile an Ihnen vorbeirennen? Wie viele vermeiden es überhaupt, durch das mit Klienten vollgestopfte Atrium zu gehen, sondern machen sich vielmehr durch ein Hintertürchen davon. Dabei ist es doch noch unfreundlicher, jemanden zu täuschen, als ihn abzuweisen. Und wie viele sind vom gestrigen Rausch noch schlaftrunken und benommen? Angesichts der bedauernswerten Leute, die ihren eigenen Schlaf abgebrochen haben, um zu warten, bis ein anderer ausgeschlafen hat, bringen sie kaum die Zähne auseinander. Und wenn man ihnen den Namen tausendmal zugeflüstert hat, antworten sie darauf mit einem verachtungsvollen Gähnen. Nur die widmen sich, so meinen wir, den rechten Verpflichtungen, die sozusagen täglich mit Zenon, mit Pythagoras, Demokrit und den übrigen Größen der Wissenschaft wie Aristoteles und Theophrast möglichst vertrauten Umgang haben wollen, Jeder von ihnen hat Zeit. Jeder wird den, der zu ihm kommt, empfangen und ihn glücklicher und in noch engerer Freundschaft entlassen. Keiner wird einen mit leeren Händen von sich weggehen lassen. Bei Nacht wie bei Tag kann jeder Mensch bei ihnen Zutritt finden. Von ihnen wird niemand dich zwingen zu sterben, aber jeder wird es dich lehren. Keiner von ihnen wird dich deine Jahre kosten, nein, sie geben dir noch ihre hinzu. Keiner von ihnen wird dich in ein gefährliches Gespräch verwickeln, keine Freundschaft wird dich den Kopf kosten, keinem musst du kostspielige Ehren erweisen. Du wirst von ihnen bekommen, was du nur willst. An ihnen wird es nicht liegen, wenn du nicht so viel davonträgst, wie du nur fassen kannst. Welches Glück, was für ein schönes Alter erwartet den, der sich in ihre Klientenschar begeben hat. Er wird Menschen um sich haben, mit denen er über die einfachsten wie über die schwierigsten Dinge nachdenken, die er täglich über sich selbst zu Rate ziehen kann, von denen er die Wahrheit ohne Beschämung, Lob ohne Schmeichelei hören und die er sich zum Vorbild nehmen kann. Wir sagen gewöhnlich, wir hätten nicht die Möglichkeit gehabt, uns unsere Eltern auszusuchen, da sie uns das Schicksal zugeteilt hat. Aber nach unserer eigenen Entscheidung aufzuwachsen, das steht uns frei. Es gibt Familien der edelsten Geister. Wähle aus, in welche du aufgenommen werden willst. Du wirst nicht nur dem Namen nach adoptiert, sondern auch Erbe ihrer Güter sein. Und die wirst du nicht mit schmutzigem Geiz bewachen müssen. Sie werden umso größer werden, an je mehr Menschen du sie verteilst. Die Mitglieder deiner geistigen Familie werden dir den Weg zur Ewigkeit weisen und dich auf einen Platz erheben, von dem niemand herabgestürzt werden kann. Das ist die einzige Möglichkeit, die Grenzen der Sterblichkeit zu erweitern, ja sie in Unsterblichkeit zu verwandeln. Ehrentitel, Denkmäler und was sonst die Ehrsucht durch Beschlüsse verordnet oder durch Bauwerke errichtet hat, das stürzt schnell wieder ein. Alles zerstört und vernichtet die Länge der Zeit. Was aber die Weisheit geheiligt hat, das kann keinen Schaden erleiden. Kein Zeitalter wird es vernichten, keines mindern. Die folgende und auch jegliche noch ferne Zeit wird etwas zur Verehrung beitragen, denn der Neid zielt nur auf das Naheliegende, während wir das Fernere unvoreingenommen bewundern. Das Leben des Weisen erstreckt sich also über einen weiten Raum, ihn schließen nicht die gleichen Grenzen ein wie die übrigen Menschen. Er allein ist frei von den Zwängen der menschlichen Natur. Alle Jahrhunderte dienen ihm wie einem Gott. Ist eine Zeit für ihn vergangen, dann hält er sie in der Erinnerung fest. Ist sie gegenwärtig, nutzt er sie. Wird sie kommen, dann nimmt er sie vorweg. Sein Leben wird dadurch lang, dass er alle Zeiten in eine einzige zusammenfasst. Sehr kurz und sorgenreich ist dagegen die Lebenszeit derjenigen, die das Vergangene vergessen, das Gegenwärtige vernachlässigen, vor der Zukunft Angst haben. Wenn sie ans Ende gekommen sind, dann erkennen die Ärmsten zu spät, dass sie so lange beschäftigt waren, ohne doch wirklich etwas zu tun. Und wenn sie bisweilen selber den Tod herbeirufen, dann soll das für dich kein Beweis dafür sein, dass sie ein langes Leben führen. Ihr Unverstand quält sie mit vagen Empfindungen, die gerade auf das hintreiben, wovor sie sich ängstigen. Gerade deswegen wünschen sie oft den Tod herbei, weil sie ihn fürchten. Auch darf es dir nicht als Beweis dafür dienen, dass sie lange leben, wenn ihnen der Tag oft lang wird. Und sie sich beklagen, die Stunden schlichen nur so dahin, bis endlich die festgesetzte Zeit zum Essen kommt. Wenn ihnen nämlich einmal die Beschäftigungen ausgegangen und sie ihrer Muße überlassen sind, dann fühlen sie sich verdrießlich und wissen nicht, was sie mit ihr anfangen sollen, um sie herumzubringen. Daher verlangen sie nach irgendeiner Beschäftigung, und die ganze Zeit dazwischen ist ihnen lästig. Ja, es ist gerade so, wie wenn der Tag für Gladiatorenkämpfe angesetzt ist oder wenn sie den Termin für irgendein anderes Schauspiel oder ein Vergnügen erwarten, dann wollen sie die Tage dazwischen am liebsten überspringen. Wird etwas Ersehntes hinausgeschoben, erscheint die Zeit lang, während sie bei unseren Lieblingsbeschäftigungen kurz ist und rasch vergeht. Aber diese Leute machen sich die Zeit durch ihre eigene Schuld noch kürzer. Sie flüchten nämlich von einer Sache zur anderen und können es nicht bei einem einzigen Vergnügen aushalten. Ihnen sind die Tage nicht lang, sondern geradezu verhasst. Wie kurz erscheinen ihnen dagegen die Nächte, die sie in den Armen von Dirnen oder beim Wein hinbringen. Dazu gehört auch der Wahnsinn der Dichter, die mit ihren Fabeleien die menschlichen Verirrungen noch nähren. Ihnen zufolge hat Jupiter, von der Lust am Beischlaf verführt, die Nacht doppelt so lang gemacht, als er mit Alkmene den Herakles zeugte. Das heißt doch nichts anderes, als unsere Laster noch zu schüren, wenn man die Götter als deren Anstifter hinstellt und unseren krankhaften Verirrungen durch göttliches Beispiel einen Freibrief ausstellt. Könnten ihnen die Nächte nicht deshalb so kurz vorkommen, weil sie sie so teuer erkaufen? Den Tag verlieren sie in Erwartung der Nacht, die Nacht aus Furcht vor dem Tageslicht. Selbst bei ihren Vergnügungen werden sie von Furcht und vielerlei Schrecknissen in Unruhe versetzt, und im höchsten Freudentaumel beschleicht sie der sorgenvolle Gedanke, wie lange geht das noch? Aus dieser Stimmung heraus haben Könige Tränen vergossen über ihre Macht. Sie konnten sich nicht an der Größe ihres Glückes freuen, vielmehr hat sie das irgendwann einmal bevorstehende Ende in Schrecken versetzt. Der hochmütige Perserkönig Xerxes hatte sein Heer in den weiten Räumen einer Ebene ausgebreitet, wo er nicht dessen Zahl, sondern nur den Umfang abschätzen konnte, und da vergoss er Tränen, weil in 100 Jahren von so vielen jungen Menschen keiner mehr am Leben sein würde. Dabei war doch er selbst, der da um sie weinte, gerade dabei, ihnen dieses Verhängnis zu bereiten, indem er sie, sei es auf dem Meer, zu Lande, in der Schlacht oder auf der Flucht, zugrunde gehen ließ. In kurzer Zeit würde er die vernichten, um die er auf 100 Jahre hinaus jammerte. Ja, so sind selbst die Freuden dieser Menschen voller Ängste. Sie ruhen auf keinem festen Grund. Die innere Haltlosigkeit, aus der sie hervorgehen, bringt Erschütterungen hervor. Was müssen das aber erst für Zeiten sein, was meinst du, die schon nach ihrem eigenen Eingeständnis unglücklich sind? Dabei ist doch schon der Zeitraum, in dem sie sich ihrer Erfolge rühmen und sich weit über andere Menschen erhaben dünken, durchaus kein reines Glück. Je größer das Gut, desto größer die Sorge, und gerade dem höchsten Glück kann man am wenigsten trauen. Um sein Glück zu erhalten, braucht man wieder Glück, und für die Gelübde, die sich erfüllt haben, muss man neue Gelübde tun. Denn alles, was der Zufall bringt, ist unbeständig. Je höher sich etwas erhebt, desto mehr ist es dem Fall ausgesetzt. Was aber vom Fall bedroht ist, daran kann man keine echte Freude haben. Nicht nur recht kurz, sondern recht elend muss also das Leben solcher Menschen sein, die sich mit großer Mühe das erwerben, was sie nur mit noch größerer Mühe in ihrem Besitz halten können. Unter Anstrengungen erreichen sie, was sie wollen. Ängstlich halten sie fest, was sie erreicht haben. Inzwischen aber rechnen sie nicht mit der Zeit, die niemals wiederkehren wird. Neue Beschäftigungen treten an die Stelle der früheren, eine Hoffnung weckt die andere, ein ehrgeiziges Bestreben löst das andere ab. Man will dem Übel kein Ende machen, nur das Objekt ändert sich. Unsere Ehrenämter waren uns zur Plage geworden. Noch mehr Zeit nehmen uns nun Fremde weg. Als Amtsbewerber treten wir nicht mehr auf, als Wahlhelfer für andere fangen wir wieder von vorne an. Die Bürde des Anklägers haben wir niedergelegt, dafür haben wir das Richteramt auf uns genommen. Richter zu sein, das hat einer aufgegeben, nun ist er Vorsitzender der Untersuchungskommission. Mit bezahlter Verwaltung fremden Besitzes ist einer alt geworden, nun wird er durch sein eigenes Vermögen in Anspruch genommen. Nie wird es an Gründen fehlen, sich Sorgen zu machen, ob im Glück oder im Unglück. Von einer Belastung zur anderen stößt dich das Leben. die Muße, wird man niemals genießen. Sie bleibt immer ein Wunschtraum. Trenne dich also von der großen Masse, mein lieber Paulinus, und ziehe dich endlich in einen ruhigeren Hafen zurück. Du bist hier für deine Jahre schon über Gebühr umgetrieben worden. Bedenke doch nur, wie vielen Fluten du schon ausgesetzt warst, wie viele Stürme du im Privatleben ausgehalten, wie viele du in der Öffentlichkeit auf dich gezogen hast. In mühevoller und rastloser Tätigkeit hast du schon genügend Beweise deiner Tüchtigkeit gegeben. Probier jetzt, was sie in der Muße leistet. Den größeren Teil deines Lebens, gewiss den besseren, hast du dem Staat gewidmet. Etwas von deiner Zeit nimm nun auch für dich. Ich rufe dich ja nicht zu träger, tatenloser Ruhe auf. Du sollst nicht alles, was an lebendiger Energie in dir steckt, untergehen lassen im Schlaf und in Genüssen, wie die Masse sie liebt. Das heißt ja nicht zur Ruhe kommen. Du wirst vielmehr Größeres finden als all deine bisher so tatkräftig erfüllten Aufgaben, und damit wirst du dich in sicherer Zurückgezogenheit beschäftigen. Du führst freilich die Rechnungsbücher des Weltreiches so uneigennützig wie die von Fremden, so sorgfältig wie deine eigenen, so gewissenhaft, als lägen sie öffentlich zur Prüfung aus. Du gewinnst dir Beliebtheit in einem Amt, in dem es doch schwer ist, Anfeindung zu vermeiden, aber dennoch, glaub mir, ist es besser, über sein eigenes Leben Rechenschaft ablegen zu können, als über die staatliche Getreideversorgung. Deine Geisteskraft, in höchstem Maße befähigt für hohe Aufgaben, rufe sie nun zurück von einem Amt, das zwar ehrenvoll ist, aber nicht ausreicht, um ein glückliches Leben zu führen. Und bedenke, du hast nicht deshalb von frühester Jugend an das Studium sämtlicher Wissenschaften betrieben, damit man dir dann viele tausend Scheffel Getreide unbesorgt anvertrauen kann. Einen anderen Höhenflug des Geistes konnte man von dir erwarten. An Männern, die gründlich wirtschaften und sich mit Arbeitseifer einsetzen, wird es nicht fehlen. Viel geeigneter für den Transport von Lasten sind doch träge Zugtiere als stolze Pferde. Wer hat die edlen Renner jemals mit schwerem Gepäck belastet? Bedenke außerdem, wie viel Sorgen und Unruhe es mit sich bringt, wenn du dich weiterhin einer so großen Belastung aussetzt. Mit dem Magen der Menschen hast du es zu tun. Leute, die hungern, hören auf kein vernünftiges Argument, lassen sich durch kein annehmbares Angebot besänftigen oder durch Bitten bewegen. All die Vielgeschäftigen befinden sich demgegenüber in einer traurigen Lage. Am traurigsten aber sieht es für diejenigen aus, die sich nicht einmal mit ihren eigenen Geschäften herumplagen, die ihren Schlaf nach dem eines anderen, ihre Tritte nach dem Schritt eines anderen richten und sich sogar das Lieben und Hassen, die allerfreisten menschlichen Regungen, befehlen lassen müssen. Wenn Sie wissen wollen, wie kurz Ihr eigenes Leben ist, dann sollten Sie bedenken, welch ein kleiner Teil davon nur Ihnen gehört. Wenn du also siehst, wie einer immer wieder die Amtstracht anlegt, seinen Namen auf dem Forum feiern lässt, dann beneide ihn nicht. Dergleichen geht auf Kosten des Lebens. Damit ein einziges Jahr, Ihr Konsulatsjahr, nach Ihnen gezählt wird, opfern Sie alle Ihre Jahre auf. Manche hatten sich noch nicht zum Gipfel ihres Ehrgeizes emporgearbeitet und mühten sich noch auf den ersten Stufen ab, da verließ sie das Leben. Manchen, die sich durch tausend Würdelosigkeiten zur höchsten Würde hinaufgekämpft hatten, kam auf einmal der triste Gedanke, sie hätten sich nur für ihre Grabinschrift abgemüht. Manche hat, während sie im hohen Alter noch, wie in der Jugend, neue hoffnungsvolle Pläne machten, mitten in ihren großen und übertriebenen Unternehmungen die Kraft verlassen. Ein schmähliches Bild gibt einer ab, der im hohen Alter noch einen Prozess führt für Leute, die ihn gar nichts angehen, und nach dem Beifall einer unverständigen Menge hascht, wobei ihm dann der Atem endgültig ausgeht. Beschämend wirkt auch, wer vom Leben eher als von der Arbeit erschöpft, mitten in seinen Amtsgeschäften zusammengebrochen ist Und ein blamables Bild bietet derjenige, der sich auf dem Sterbebett noch Rechnungen vorlegen ließ und dann von seinem Erben, den er lange hingehalten hatte, ausgelacht wurde. Ein Beispiel, das mir gerade in den Sinn kommt, kann ich nicht übergehen. Sextus Turannius war ein alter Mann von höchster Gewissenhaftigkeit. Als er nach Vollendung seines 90. Lebensjahres von Kaiser Caligula aus seinem Amt als Verwalter der Getreideversorgung entlassen wurde, ohne dass er um seinen Abschied ersucht hatte, da ließ er sich aufbahren und von der umstehenden Dienerschaft wie einen Toten beklagen. Das ganze Haus bejammerte den Ruhestand seines greisen Herrn und beendete die Trauer erst, als ihm sein anstrengendes Amt zurückgegeben worden war. Macht es wirklich so viel Freude, bis in den Tod hinein tätig zu sein? So denken aber recht viele. Ihr Verlangen nach Tätigkeit reicht weiter als ihre Kraft. Sie kämpfen gegen ihre körperliche Schwäche, und das Alter selbst sehen sie nur deshalb als drückende Last an, weil es sie beiseite stellt. Dem Gesetz nach wird keiner ab dem 50. Lebensjahr mehr zum Wehrdienst eingezogen. Vom 60. an wird niemand mehr in den Senat berufen. Schwerer aber erreichen die Menschen von sich selbst den Ruhestand als vom Gesetz. Während sie aber selbst hin und her gedrängt werden und andere wegdrängen, während einer dem anderen die Ruhe stört, erst der eine, dann der andere elend ist, bleibt ihr Leben ohne Gewinn, ohne Freude, ohne irgendeine Art geistigen Wachstums. Keiner stellt sich den Tod vor Augen. Jeder richtet seine Hoffnung auf eine ferne Zukunft. Manche treffen sogar noch Anordnungen über ihr Leben hinaus, mächtige Grabanlagen, Stiftungen für öffentliche Bauten, Gladiatorenkämpfe am Scheiterhaufen, Beisetzungen mit allem Prunk. Aber wahrhaftig, solche Menschen sollten beigesetzt werden, als ob sie nur ganz kurz gelebt hätten, bei Fackelschein und Kerzenlicht, wie bei Kinderbegräbnissen.